Kaito Kid und die Rätselbox und ich gebe wieder zurück an Olli. Jawohl, es geht, wie es sich unschwer erraten lässt, um Kaito Kid. Ha! Ja, aber dann. Und eine Rätselbox vielleicht auch, oder ist sie nicht mit dabei? Doch, und sie ist sogar aus Holz. Nein, gibt's ja gar nicht. Ich dachte aus Metall. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten News-Podcast im Jahr 2018. Dies ist eigentlich unser erster News-Podcast, aber ihr kennt das Ganze hoffentlich schon aus den letzten Jahren. Wir starten mit den News-Podcasts immer erst im Februar, deswegen auch die Nummerierung Nummer 2, damit das auch passend zu den Monaten passt. Und passend dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, und weil es trotzdem noch passt, trotzdem ein schönes neues Jahr. Ja, passenderweise habe ich auch Johannes heute mit dabei. Ja, hallo. Und ich begrüße noch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Genau, auch an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr, wenn man das noch sagen darf, hier im Februar. Ist, glaube ich, schon ein bisschen zu spät dafür. Aber wir starten durch mit den News aus dem Januar und auch aus dem letzten Dezember, die wir noch kurz für euch zusammenfassen. Zunächst die Hinweise auf andere Podcasts, die wir in der letzten Zeit veröffentlicht haben. Da ist der Podcast Nummer 110 zum Sonderband Best in the West. Den könnt ihr euch gerne anhören, wenn euch der Sonderband interessiert. Ansonsten haben wir noch einen Jahresrückblick gemacht, wo wir die ganzen Themen des letzten Jahres nochmal zusammenfassen. Das ist der Podcast Nummer 111, eine schöne Schnapszahl. Unser Jahresrückblick 2017. Dann haben wir noch einen Podcast gemacht zu Band 92, der ja kürzlich erschienen ist. Da werden wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Das ist der Podcast Nummer 112. Und wir haben noch einen weiteren Podcast gemacht, beziehungsweise Kevin hat einen weiteren Podcast gemacht. Liebe Grüße an ihn. Er ist leider heute nicht mit dabei, hat aber einen Spezial-Conan-Cast gemacht mit den Kollegen von Crunchyroll zum Thema legal, illegal, total egal. Da geht es dann um das Streaming von Animes im Internet und auch um die DVD-Verkäufe. Und wenn euch das interessiert, einfach gerne mal reinhören in Zusammenarbeit mit Crunchyroll, wie gesagt. Genau, abseits davon, neben den normalen Podcasts, haben wir auch noch einen Audiokommentar gemacht. Dann bin ich aber endlich durch. Der Audiokommentar Nummer 8 zu Film 20, Der dunkelste Albtraum. Falls ihr den Film habt auf Blu-ray, DVD oder bei Anime On Demand, könnt ihr euch gerne unseren Audiokommentar dazu anhören. Das würde uns sehr freuen. Ist, denke ich, auch sehr unterhaltsam und informativ, hoffe ich auch. Genau, dann starten wir jetzt endlich durch mit den richtigen News, in Anführungszeichen. Beginnen wie gewohnt, das kennt ihr ja schon aus dem letzten Jahr, mit dem Anime in Deutschland. Und da zunächst der Hinweis, dass momentan ja die Kinofilme oder die Filme bei ProSiebenMax im Fernsehen laufen. Wir hatten ja schon im letzten News-Podcast darüber berichtet, dass Film 1 bis 4 an Neujahr laufen sollten. Und die sind jetzt natürlich auch gelaufen in HD-Version erstmals. Genau, und seitdem gibt es jeden Freitag einen weiteren Kinofilm zu sehen um 20.15 Uhr bei ProSiebenMax. Jetzt am 9., meine ich, der 9. Februar, ist das der Freitag, läuft Film 10 und damit ist das zunächst mal vorbei. Aber es geht ab März, hat ProSiebenMax gesagt, schon weiter mit Film 11. Ich meine, die konkreten Termine stehen noch nicht fest, wann es genau weitergeht. Aber die Unterbrechung, die jetzt bald folgt, die ist nicht von Dauer, sondern wie gesagt, ab März geht es dann weiter mit Film 11 und wie weit es dann weitergeht, weiß man nicht. Ja, ich finde es halt schön, dass die Filme bei ProSiebenMax laufen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich schalte auch häufig mal ein, vor allem auch, um mir anzugucken, wie halt der Unterschied ist zwischen der DVD-Version und der HD-Version, die jetzt hier erstmals gezeigt wurde. Ja, und freue mich dann auch, dass es weitergeht. Ich hoffe ja, sie halten nach Film 11 bis Film 20 durch und zeigen den dann auch im Fernsehen, beziehungsweise Film 14 wäre, glaube ich, schon TV-Premiere. Bei RTL 2 lief er damals nur alles bis Film 13. Ja, freut mich auf jeden Fall auch, dass man jetzt neben Anime On Demand noch eine weitere Möglichkeit hat, die Filme online zu sehen. Weil sie werden ja nicht nur im Fernsehen gezeigt, sondern man kann sie sich nachträglich ja auch noch auf der Webseite dann ansehen. Und ja, ich finde das immer sehr schön, wenn man dann so auf ProSiebenMax ein bisschen rumguckt und dann sieht, oh, hier ist gerade ein neuer Film. Ja, dann schaue ich mir den mal an. Hab ein bisschen Zeit. Ich finde vor allen Dingen interessant, dass es sich hier, wie du schon sagtest, um die HD-Version handelt, so dass man mal einen Einblick gewinnen kann, wie das denn tatsächlich aussieht, ob die Bildqualität so viel besser ist als zu DVD, wie ich finde, dass sie es ist. Also es ist schon eine gute Qualität, hat mich tatsächlich überrascht und hilft natürlich dann auch bei einer Entscheidungsfindung, ob man dann sagt, okay, ich möchte die dann auch die Blu-rays dann kaufen. Genau, ja, wie gesagt, Film 14 bis 20 gibt es ja schon auf Blu-ray und Film 1 startet jetzt ab März, geht es los. Die erscheinen dann ja nach und nach alle auch noch auf Blu-ray, genau. Falls da jemand Interesse hat und die Version so gut fand, falls nicht, gibt es auch immer noch die DVD, die ist ja momentan auch nicht so teuer. Kann man ja gut mal zuschlagen. Oder auch bei Anime On Demand, da kommen wir gleich auch noch dazu. Aber zunächst zu Film 21 und Episode 1. Die wurden nämlich angekündigt für einen Kino-Release, beziehungsweise eine Kino-Vorstellung, wie man sagt, im Rahmen der Kasei Anime Nights. Da hatten wir letztes Jahr ja schon Film 21 sehen dürfen, im Mai, meine ich, und im Juni, mit japanisch und deutschen Untertiteln. Jetzt geht es in diesem Jahr weiter mit Film 21 nochmal, aber diesmal mit deutscher Synchronisation. Und es kommt auch noch Episode 1 ins Kino. Genau, und zwar ist der Termin für Film 21 der 27. März. Den solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen. Und Episode 1 kommt am 29. Mai, also knapp 2 Monate später, in die Kinos, dann auch mit deutscher Synchronisation. Episode 1 ist ja die Zusammenfassung der ersten Episode oder das Remake der ersten Anime-Episode in Spielfilmlänge. Ich glaube, das geht, wie lange geht das? 90 Minuten, 120 Ja, Minuten? 90 Minuten, glaube 90 ich. Minuten, okay. So um den Dreh. Ja, genau, das wird dann auch nochmal im Kino gezeigt und erscheint natürlich auch noch auf DVD und Blu-ray. Da ist der Termin jetzt der 27. Juli, also auch nochmal ein bisschen später. Da erscheint dann Episode 1, der geschrumpfte Meisterdetektiv, wie es offiziell heißt, auf DVD und Blu-ray hier auch in Deutschland, genau. Ansonsten geht es ja auch weiter mit den DVD-Boxen und die Filme kommen. Also wir haben reichlich, reichlich Detective Conan-Material bei Kasei dieses Jahr. Da erscheint wirklich ganz, ganz viel. Ja, ich finde es vor allen Dingen, wir haben das so jetzt angekündigt, so ja, es gibt dann wieder Conan im Kino, aber es ist ja natürlich schon, naja, keine Premiere mehr, die hatten wir ja letztes Jahr, aber es ist schon eine Besonderheit, oder es ist schön, also es ist auf jeden Fall eine Besonderheit, dass Conan im Kino läuft und es ist schön, dass man dieses irgendwie versucht, Conan da auf den Kinoleinwänden zu behalten. Wir hatten ja darüber spekuliert, ob es dann jetzt schon den, wie sie das machen, ob sie den Film dann in Deutsch synchronisieren oder wie auch immer sie das in der Zukunft, also dieses Jahr machen. Und ich finde es so jetzt sehr gelungen, weil es wurde ja auch spekuliert, dass wenn man den Film spät machen könnte, dass man dann jetzt Film 21, nee, 22, naja, der Film mit 22. Zero, ja, dass man den, jetzt komme ich schon durcheinander, dass man den dann hätte gezeigt, auch wieder mit japanischen Untertiteln, mit japanisch und deutschen Untertiteln, das wäre ja auch eine Option gewesen. Aber ich finde es so, dass man dann sagt, okay, vielleicht auch in einem größeren Publikum öffnet man dadurch die Möglichkeit, wenn das halt mit deutscher Synchronisation ist, diesen Film zu schauen. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, Conan im Kino war ja schon letztes Jahr mein Highlight und diesmal haben wir sogar zwei Filme und dann auch noch in Deutsch. Also, ja, finde ich sehr schön, dass sich der Anime-Markt so positiv entwickelt. Es scheinen ja jetzt auch öfter mal Animes im Kino zu laufen und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Genau, ja, ich hoffe nur nicht, dass man sich bei Film 22 eine Chance vertan hat, denn ich kenne einige, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt Film 21 schon OMU gesehen letztes Jahr, da muss ich dieses Jahr ja nicht nochmal die Synchronisation angucken, da reicht mir dann auch sozusagen die DVD- oder Blu-ray-Variante. Stattdessen Film 22, der ja im April startet in Japan, den kann man ja erstmal nirgendwo sehen, bis er halt hier hierzulande irgendwo erscheint, von daher wäre es vielleicht nicht schlecht, denke ich, denen zu zeigen, aber Kasei hat sich jetzt entschieden, das nicht zu tun. Oder man weiß ja noch nichts. Vielleicht sind sie ja auch noch in Verhandlungen und machen das wieder ganz spontan. Ja, So naja. getreu dem Motto, eine Woche bevor der Film Ja. anfängt. Übrigens, wir zeigen doch einen anderen. Ja, naja, das hoffe ich nicht. Vor allem, das wäre ja auch, glaube ich, ein Reinschieben bisschen. werden sie es wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, das geht ja bei Film 21 geht das ja auch nicht, weil der läuft ja vor Film 22 Release in Japan. Da hätten wir sozusagen Weltpremiere hier in Deutschland. Das ginge ja auch nicht. Höchstens Episode 1 müsste man tauschen, aber das könnte man, glaube ich, nicht tun. Das ist ja was ganz anderes eigentlich. Ja. Naja. Fände ich jedenfalls schön, wenn Film 22 auch käme, aber ich weiß nicht, wie sich Kasei da entschieden hat oder warum sie sich entschieden haben. Es wird ja wahrscheinlich irgendwas, ja, Vielleicht gibt es das nicht oder war zu teuer oder hat sich nicht gelohnt. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Aber na gut. Ja. Dann, wie gesagt, noch der Hinweis zu Film 1. Da hat jetzt Anime On Demand angekündigt, dass der tickende Wolkenkratzer jetzt auch ein HD-Upgrade bekommen wird, passend zu der Pusimax-Ausstrahlung, die ja an Neujahr war, und dem Blu-ray-Release, der jetzt ja kommt im März, wird jetzt Film 1 oder ist Film 1 jetzt auch in HD verfügbar bei Anime On Demand. Genau, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Vorher war es ja nur SD. Und zusätzlich ist der Film jetzt auch mit japanisch und deutschen Untertiteln anschaubar, also OMU, was ja vorher auch nicht ging. Dann noch der Hinweis zu Manga in Deutschland. Da ist der Band 92 erschienen. Da haben wir, wie gesagt, ja auch einen Podcast zu gemacht. Seit dem 11. Januar ist der Band erhältlich. Könnt ihr gerne mal reinblättern und auch gerne in den Podcast reinhören, wenn euch das näher interessiert, wie wir den Band fanden und was so gut war und was schlecht war und ja, wie das Cover so aussieht im Japanischen, falls euch das interessiert. Ja. Genau. Dann springen wir über zur spoilerfreien Zone. Da haben wir auch wieder ein paar News. Und ich denke, da übergebe ich direkt wieder an Lasse, der uns mit den aktuellsten Informationen zu Film 22 versorgt, der ja im April, wie gesagt, in den japanischen Kinos starten wird. Genau. Wir hatten ja schon im November noch wie immer das Gosho Aoyama Poster und den internationalen Titel. Und jetzt den ersten Trailer hatten wir im Dezember, noch unter dem Titel Zero no Shikunin. Irgendwie sind die jetzt übergegangen, den internationalen Titel nicht gleich zu veröffentlichen, was irgendwie naja ist. Aber gut, der erste Trailer zeigt dann ziemlich ein Con-Standard. Skateboard, Explosionen, Autoverfolgungsjagd, Amuro ist dabei. Das Interessanteste ist vielleicht noch eben dieser Umstand, dass Kogoro verhaftet wird von der Geheimpolizei und dass Eri davon geschockt ist und rangeschockt ist. Und ja, dieser zentrale Konflikt wird eben noch immer weiter betont, dass es eben Con gegen Amuro geht. Dann folgt jetzt im Januar dann auch das offizielle Kinoposter, was dann so auch das DVD-Cover sein wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon angesehen habt, aber es sieht halt wie immer aus, nur halt diesmal mit Amuro drauf. Und der internationale Titel ist bekannt, Zero the Enforcer. Ich weiß nicht, wie sie das ins Deutsche dann umsetzen wollen. Zero, Komma der Vollstrecker. Vollstrecker Zero. Naja, Ja. bzw. der muss ja einen Artikel davor nicht vergessen. Der Vollstrecker Zero. Ja, Puh. naja. Ich muss sagen, Zero the Enforcer klingt schon nicht sonderlich toll, ehrlich gesagt. Vor allem, weil da ja auch kein Komma drin ist oder so. Zero the Enforcer. Ich glaube, das muss man dann im Deutschen mit Komma machen tatsächlich, aber so abgehackter Titel, naja. Naja, wir hatten auch der Scharfschütze aus einer. Nee, Haben wir schon Komma in den Filmtiteln? Die Challenge läuft. ja, es kann der erste Film sein mit dem Mir Komma. fiel jetzt jedenfalls keiner Erster ein. Con-Film im Komma. Ja. Nee, ich glaube, die waren alle ohne Komma. Wir hatten mal bei der 11. Stürmer einen Punkt hinter der 11, Ja. falls man das Oh ja, zählen kann. und bei das 14. Ziel, ne? Ja, Ah da ja. auch. Wie gesagt, das ist das, was bisher bekannt ist. Filmposter ist bla. Und das nächste große Ding ist halt der 90-Sekunden-Trailer, der vollständige, richtige Trailer, der dann so Mitte Februar, Anfang März kommen müsste. Wie immer, wenn sie es so machen wie immer. Und da werden wir dann den finalen Eindruck vom Film 22 bekommen. Dann gab es natürlich auch noch im Bereich des regulären Anime etwas Neues, nämlich ein neues Opening und ein neues Ending, wobei das Ending vorher angekündigt war, da hatten wir auch eine News drüber. Kamikaze Express von Takuto, den wir ja kennen von Ending 51, wo der Kindergarten-Flashback ja schon so ein bisschen drin steckte damals, obwohl der noch lange auf sich warten ließ im Anime. Und Miyakawa-kun, ein Sänger, die sind beide so um die 20, also mal wieder junge Künstler. Und dann kam aber Anfang des Jahres überraschenderweise parallel zum neuen Ending auch noch ein neues Opening, was vorher überhaupt nicht kommuniziert wurde. Da war es jetzt plötzlich Everything Okay von Cellchrome. Was ich mir dabei gedacht habe, als ich mir dieses Opening angesehen habe, war, ist das jetzt ein Shinichi und Ran Romance Anime inzwischen, weil nichts anderes passiert in diesem Opening als romantische Szenen mit Shinichi und Ran. Sollte dir doch recht sein, oder nicht? Oder findest du es nicht schön? Ja, natürlich finde ich das mega gut. Aber es war nur so überraschend. Normalerweise sind die Detektiv-Con-Openings ja so, dass die voller Action sind, was nicht zu einer Mystery-Show passt. Und jetzt ist das Opening halt voller Romance, was nicht ganz zu einem Mystery-Anime passt. Ja, spontan wurde ich, glaube ich, auch gleich erstmal gedacht, irgendwie sind das so die typischen Ending-Szenen. Aber haben nicht. Sie wohl vertauscht. Ja. Naja, oder doppelt produziert. Und zwei Teams saßen dran und sagten, oh, was machen wir jetzt? Naja, komm, wir brauchen irgendeinen Song, wir müssen jetzt noch ein Opening machen. Ja, so war es dann wahrscheinlich. Die Szenen sind zu gut fürs Ending. Ja. Wir haben zu viele gemacht. Ja. Und was packen wir ins Ending? Ah ja, die Charaktere laufen. Okay, worauf laufen sie zu? Auf irgendein Licht. Und dann springen sie und greifen das Licht. Und da ist Conan und ach... Amuro, genau, Film hier, Amuro packt den auch noch mit. Ja, das hatte ich mir nämlich gedacht, ob ihr davon ausgeht, dass Amuro da jetzt nur reingepackt wurde, um dann den Film zu promoten und ob das Ending dann bis zum Veröffentlichung des Films erhalten bleiben wird. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die da irgendwie Amuro reingepackt haben für den Film. Ich muss sagen, ich war erst ein bisschen verwirrt, weil da gab es ja diese Rückblende, die ist ja jetzt quasi in das Opening direkt eingebaut, ja, also keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das mehr in dem Opening drin ist, anstatt nur in so einem Fenster, ist halt komplett. Und da habe ich dann irgendwie nicht durcheinander gekommen, da dachte ich erst, ist das jetzt Ayumi? Ach nee, das ist ja Ran, vielleicht wegen der pinken Jacke bin ich dann da durcheinander gekommen. Und dann so, okay, fand ich auf jeden Fall ein bisschen Verwechslungsgefahr am Anfang, weil das so quasi drahtlos übergegangen ist, von der Vorschau direkt in das Opening rüber, und ich fand auch am Ende das Ending, da ist es ja ähnlich, da ist ja dann die Rückschau der Episode zwischen diesen Häusern, wo die dann drauf zulaufen, fand ich jetzt auch nicht schlecht gelöst. Auf jeden Fall besser als nur mit so einem grauen Rand drum und dann einfach nur diese Szenen nochmal gezeigt. Gut, dann machen wir weiter mit einer anderen Meldung aus einem anderen Land diesmal, nämlich aus den USA. Da hat nämlich Crunchyroll jetzt die ersten 130 Folgen in den USA und auch in Kanada ins Portfolio aufgenommen. Also wenn ihr zufällig in den USA seid oder in Kanada, könnt ihr jetzt auch die ersten Folgen von Detective Conan anschauen. Auf Japanisch mit englischen Untertiteln, meine ich, ist das Ganze. Ja, das gibt's dort ab sofort. Crunchyroll bringt ja schon seit einiger Zeit immer die aktuellsten Folgen mit englischen Untertiteln. Seit Episode 754, also schon eine ganze Weile. Und immer die neueste Folge dort. Und jetzt bringen sie erstmals auch ältere Folgen nehmen sie ins Portfolio auf, nämlich die ersten 130. Ob es dann noch weitergeht, weiß man noch nicht, aber denke, man kann damit rechnen, wenn sie damit angefangen haben, dass sie dann nach und nach alles aufstocken, werden wir sehen und beobachten. Genau, schade, dass es bei uns nicht gibt, bei Crunchyroll. Die haben ja gesagt, die Rechte wären nicht verfügbar. Bei uns gibt es ja, wie gesagt, nur bei Anime On Demand. Wenn man da ein Abo hat, da gibt es ja momentan die ersten 90 plus Folgen, da kommen ja immer jeden Sonntag zwei dazu. Genau. Gut, soweit zur spoilerfreien Zone. Dann springen wir auch direkt über zum Anime in Japan. Da sind wieder etliche neue Folgen erschienen in den letzten zwei Monaten. Und wir beginnen mit der Episode 883 und 884, der Bombenleger, der dem Bilderbuch entsprungen ist. Und den Fall wird uns jetzt Olli vorstellen. Ja. Ich entspringe eben der Episode. Nein, ich habe leider nicht mitgespielt, aber immerhin die News geschrieben, also auch etwas. Ja, es handelt sich hierbei um zwei Filler-Episoden, also die kamen nicht im Manga vor. Nichtsdestotrotz kann man da gern einen Blick reinwerfen. Und zwar geht es damit los, dass halt in der Detektei Mori ein, ja, so eine Art Rohbilderbuch entstanden ist, also eingeschickt wurde. Es ist so eine Art Klappbilderbuch, was vielleicht einige von euch kennen, das könnte man auch in Deutschland schon gesehen haben. Das ist dann so, wenn man das öffnet, dann kommen einem die Bilder quasi entgegen, die bauen sich dann so auf. Und sie haben halt diesen, ja, quasi das Unfertige, das, was man alles erst ausschneiden muss und zusammenpuzzeln muss, das haben sie bekommen. Und dann, ja, sind da sozusagen irgendwelche Rätselverse drinne und kündigen an, dass irgendwo eine Bombe explodiert, und Koguro tut das Ganze zunächst als Scherz ab. Im Hintergrund läuft aber halt der Fernseher und die Nachrichten, und die berichten halt, dass vor kurzem erst eine Bombe in einem Museum halt hochgegangen ist, Und ein Smartphone ist dem Ganzen auch beigelegt. Und ja, plötzlich kommen Sprachnachrichten auf dieses Handy und ja, dann werden sozusagen die Orte, wo die Bomben quasi versteckt sind, werden in Rätselform genannt und Kogoro und Ran und Conan tun sich mit der Polizei von Tokio zusammen und versuchen halt die entsprechenden Bomben zu finden, zu verhindern, dass die halt hochgehen und ja, kommen dann sozusagen mitten in den spannenden Fall rein und ja, müssen sozusagen verhindern, dass irgendwelche Leute zu Schaden kommen und mit dabei ist dann auch noch der ja, der Verleger des Bilderbuches. Und da erzählt er unter anderem, dass der Täter, also der Bombenleger, das ist der Bruder von dem Mann, der das Bilderbuch quasi entworfen oder geschrieben hat, wie man es auch immer nennen mag. Und ja, da wird dann sozusagen diese Fehde sozusagen aufgeworfen. Ja, wie, wo ist der Bruder? Ist er wirklich der Täter? Und können die anderen alles schaffen, die Stadt sozusagen vor den Bombenanschlägen zu retten? Ja. Hat mich so ein bisschen an Film 1 erinnert. Damals haben sie ja auch Bomben gesucht. Und ja, ist sozusagen eine nette Idee, das mit diesen Rätselversen da zu machen, mit diesem Smartphone da, wie Kogoro dann überall hingeschickt wird und dann da lustige Sätze teilweise rauskommen und er sich über den lustig macht und Kogoro nur, Alter, halt die Klappe und all sowas. Also, ja, ist eine ganz nette Episodenpaarung. Kann man sich gerne mal angucken und den spannenden Bombenlegerfall verfolgen. Ja, wie gesagt, war eine Filler-Episode, die ersten Filler-Episoden, und da war ich zunächst ein bisschen skeptisch, weil ich mir unter dem Titel überhaupt nichts vorstellen konnte. War dann aber positiv überrascht quasi, dass es dann doch so spannend wurde, weil ja die, ja sozusagen ein Bombenleger, der Bomben in der Öffentlichkeit legt und man dann verhindern muss, dass die explodieren und das mit Rätselversen hinterlegt. Das, ja, fand ich doch schon sehr interessant und ja, würde sagen, es ist eine gute Auftakt für die Filler-Episode und ich vergebe 3 von 5 Bilderbüchern. Ja, an dieser Bewertung würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Da sind auf jeden Fall gute Szenen drin. Gleich schon zu Anfang, wenn Kokoro mit einem Rucksack mit der Bombe auf den Spielplatz rennt und ruft: Hier ist eine Bombe, hier ist eine Bombe. Und das fand ich auf jeden Fall so ein geschockter Einstieg. Warum macht er das? Warum rennt er auf diesem Spielplatz mit dieser Bombe? Fand ich auf jeden Fall gut. Und auch die Idee selbst, dass man gesagt hat, man macht anhand dieses Bilderbuches so dieses Rätsel entwirft man daran. Das fand ich ziemlich eine coole Idee auf jeden Fall und hatte aber dann halt leider die Episode zwischendrin auch mal Schwächen und auch am Ende, wo es dann zur Gegenüberstellung kam, da gab es so ein paar Szenen, wo ich nur gedacht habe, naja, also das hätte man jetzt wirklich nicht so einbauen müssen. Das war dann einfach nur Effekthascherei, wenn dann Ran nochmal weint, unnötigerweise und solche Sachen. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Aber ansonsten waren viele, oder was heißt, waren ein paar Plot-Twists drin, also Story-Wendungen, das hat mir gut gefallen und insgesamt war es aber auch nur eine durchschnittliche Episode. Von daher 3 von 5 Bilderbüchern ist gerechtfertigt. Diese Szene am Ende mit Ran, ne? Ich fand die richtig schlimm, wie scheiße die war. Also, das hat man bei Con ja öfter mal am Ende, auch in Manga-Umsetzungen und so, dass am Ende, wenn der Täter ist, dann hat irgendein Charakter noch so einen kleinen Punch-Ending-Monolog zu halten, um den Täter nochmal bewusst zu machen, wie schlimm sein Verbrechen eigentlich ist und wie verwerflich das ist. Aber in dieser Folge war das wirklich schlimm, wie fremdschämartig das war, mit woran dann weint dieses hier irgendwie der Autor im Himmel und so, der weint jetzt gerade und so. Puh, also, das war schon mega schlecht, ehrlich gesagt. Ja, ich Also. hatte davor, war ja schon Conan, als er, wie sagen wir, Mori die Auflösung hat machen lassen, Kogoro. Und da hat er dann, war irgendwie diese Szene, nur Kogoro und der Täter. Und dann auf einmal Conan hinter dem Auto. Ach ja, übrigens, das war so und so und so. Und dann, nur damit er nochmal einen Satz gesagt hat, da habe ich mir schon gedacht, ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Und als dann Rand genug gekommen ist, habe ich gedacht, nee, ich hätte nicht gedacht, dass die das doch hätten toppen können. Aber haben sie leider geschafft. Das hat dann auch irgendwie die Episode, oder zumindest das Ende dann schlecht gemacht. Ja, ich bin bei 1,5 bis 2 für diesen Zweiteiler. Nur Also für den Schluss viel wahrscheinlich, hat. ne, ja. Nee, aber auch ansonsten hat er mir nicht viel gegeben, also. Gut, dann machen wir direkt weiter mit den nächsten beiden Episoden. Episode 885, 886, die Lösung des Rätsels im Café Poirot. Und den Fall wird uns jetzt Johannes vorstellen. Ja, das ist richtig. Heute haben wir keinen Bombenleger im Café Perrault oder in der Detektei. Hier geht es vielmehr damit los, dass Kasua Ran eine Nachricht geschickt hat mit Lichterketten, die sie gerne mal besuchen möchte. Das ist wohl in Ginza in Tokio, in einem Viertel. Und ja, wie das der Zufall so will, hat sich Kasua und Heiji direkt auf den Weg gemacht und stehen unangemeldet vor der Tür. Sehr zum Leidwesen von Ran, die eigentlich zwar frei hat an dem Wochenende, aber jetzt schon Essen gekauft hatte und kochen wollte für Gogoro. Und dann entscheiden sie sich, das so zu regeln, dass Ran und Kasua oben für Gogoro kochen. Und in der Zeit sollen sich Heiji und Conan die Zeit im Café Gogoro totschlagen. Und ja. Das machen die beiden auch. Conan durchschaut schon so, warum Heiji hergekommen ist, was es mit der Lichterkette auf sich hat, warum sie sich direkt auf den Weg gemacht haben. Es geht natürlich um ein mögliches Liebesgeständnis und darüber unterhalten sich die zwei in dem Café, während sie plötzlich bemerken, dass neben ihnen noch ein merkwürdiger Gast sitzt, den sie nicht bemerkt haben, wie er reingekommen ist, der einfach plötzlich da war und sich in das Gespräch mit eingeklinkt hat. Und daraufhin kommt ein weiterer Gast, der sich quasi schnurstracks auf die Toilette macht. Er hatte dort einen Tisch reserviert für sich und seine Studienfreunde aus dem Theaterclub. Und er geht dann direkt erstmal auf die Toilette, bis dann auch die anderen beiden, die ebenfalls dazugehören, hineinkommen, die sich erstmal wundern, warum sie denn alleine sind und warum denn noch niemand da ist. Aber dann setzen sie sich erstmal an den Tisch, werden aufgeklärt, nein, der andere ist erst auf der Toilette. Und ja, dann unterhalten sie sich so ein bisschen über die Beziehung innerhalb des Theaterclubs und wer hier Kindheitsfreunde sind und wer in wen verschossen ist. Und ja, daraufhin setzen sie sich zusammen und wollen ein Geburtstagsvideo anschauen, denn das ist der Grund dieser Versammlung des Theaterclubs, einer hat Geburtstag und sie wollen sich daraufhin gemeinsam ein Geburtstagsvideo anschauen, was gemacht wurde. Und als der Stecker von dem Laptop in den Strom eingesteckt wurde, gibt es einen großen Kurzschluss, einen Knall und das Licht ist aus. Und wie sollte es anders sein, wenn es Conan ist ja Mystery. Es gibt einen Vorfall, jemand schreit von den Gästen, von den Leuten aus der Theatergruppe. Conan, Heiji bekommen Blut ab. Azusa schafft es, das Licht wieder anzumachen. Und zu ihrem Entsetzen liegt dort ein lebloser Körper, von einem der Teilnehmer dieser Theatergruppe. Und sie sind alle erst schockiert, stellen dann fest, der lebt ja noch, er ist gar nicht tot. Und rufen natürlich einen Rettungswagen, polizeiliche Ermittlungen werden eingeleitet. Und die Frage, die sich stellt, wie ist der Täter vorgegangen, dass er den im Dunkeln erwischt hat? Und wie hat er es geschafft, kein Blut abzubekommen? Das sind hier die grundlegenden Fragen. Denen geht Heiji, Conan und auch der seltsame Gast, der ganz am Anfang neben ihm noch saß und sich ins Gespräch eingeklinkt hatte, gehen dem Ganzen auf den Grund. Und was dabei rauskommt, schaut euch am besten selber an. Und ja, wie fandet ihr die Episode? Ja, fand ich doch recht interessant umgesetzt, die Episode. Also vor allen Dingen halt auch mit diesem mysteriösen Gast, den sozusagen keiner kennt und wo selbst Conan und Heiji schockiert sind, dass der plötzlich da war und niemand kennt ihn. Das wirft schon wieder so ein bisschen, na, vielleicht gehört er zur Organisation, so in die mysteriöse Richtung halt. Und dann, ja, auch das Vorgehen an sich dann quasi, wie der Mann da angegriffen werden konnte, wusste man jetzt auch am Anfang nicht. Und ja, dann so, die Ermittlungen sind ja dann mehr oder weniger so ein bisschen Standard. Und mir hat es dann halt vor allen Dingen gegen Ende hin, hat es mir dann halt gefallen, wie das Ganze dann halt so aufgelöst wurde und welchen Charakter wir dann so teilweise auch noch gesehen haben. Und was ich halt ja auch ganz schön fand, war halt, dass diesmal der angegriffen, also das Opfer halt nicht gestorben ist und dass man später dann sozusagen noch mit ihm im Krankenhaus dann Kontakt aufgenommen hat und er dann da entsprechend noch eine kleine Szene gekriegt hat, wo er dann da am Telefon war, und das hat mir ja sehr gut gefallen, hat das Ganze so ein bisschen nochmal aufgelockert, und ja, von daher fand ich, war das auch ein guter Einstieg in das neue Jahr, und ja, würde mich hier auch wie in der Bewertung davor zunächst beim Durchschnitt einfinden mit 3 von 5 Steckdosen. Ja, da würde ich mich anschließen. Bisschen schade ist vielleicht, dass der Grund des Besuchs war ja ursprünglich, sah diese Liebesrichtung, also Liebesgeständnis, die Richtung Beziehung zwischen Heiji und Kasua, was dann durch den Fall gezwungenermaßen so in den zurückgestellt wurde, dafür halt diese mysteriöse Person aufgetreten ist. Und ja, der Fall selbst war eher so ein bisschen, ja, normal, everyday, weiß nicht, Falllösung, war jetzt nichts Großes Besonderes, hatte dann aber halt noch in den Motiven des Täters und dieser Beziehung untereinander, dieser Theatergruppe, war da nochmal so ein bisschen Plot-Twist drin, der schon angedeutet wurde am Anfang. Das fand ich dann ganz cool. Und wie du sagtest, dann auch diese Telefonszene am Ende des Opfers und Charaktere, die vermeintlich noch aufgetreten sind oder die noch aufgetreten sind später. Ja, hat es ganz gut gemacht oder hat es auf jeden Fall besser gemacht als eine Durchschnittsepisode. Aber für 4 von 5 hat es nicht gereicht. Also ich würde auch sagen 3 von 5 für Sashimi-Messer. Ja, und dann haben wir noch eine weitere Folge, wieder ein weiterer Zweiteiler, Episode 887 und 888. Kaito Kid und die Rätselbox, und ich gebe wieder zurück an Olli. Jawohl, es geht, wie es sich unschwer erraten lässt, um Kaito Kid. Ha! Ja, aber dann. Und eine Rätselbox vielleicht auch, oder ist sie nicht mit dabei? Doch, und sie ist sogar aus Holz. Nein, gibt's ja gar nicht. Ich dachte aus Metall. Ja, gut. Ja, aber damit geht's noch nicht los. Also zumindest nur mit der Box geht es los. Und zwar sind wir am Anfang bei Jirokichi Suzuki, der nicht fehlen darf, wenn um Kaito Kid gerungen wird. Und zwar bekommt er von einer Witwe halt besagte Holzbox. Und diese Box wurde von dem berühmten japanischen Fallenhersteller Samichi Kichimon oder Sam, ich weiß nicht, spricht man ihn aus? Weiß das jemand von euch? Dann spricht jetzt. Nein, okay, alles klar. Dann machen wir weiter. Und zwar, soll in dieser Box wohl halt was Wichtiges drin sein. Und sie vermuten halt, dass da drinne der Juwel, oh Gott, wie hieß denn jetzt der Juwel? Ich weiß es gar nicht mehr. Mondstein, nennen wir ihn einfach Mondstein. Ah ja, der Mondstein, genau. Der Mondstein. Das Juwel. Oh, das Juwel. Heißt, oh, Luna, ja. heißt Luna Memoria. Alles klar, wir sind bei das. Artikel sind sehr wichtig im Deutschen, haben wir vorhin schon gehört. Die Nue war das, ne? Nur ganz kurz zur Information. Ja. Sehr gut. Ja, und zwar... Nee, das Nue? Oder wie war denn das jetzt? Entschuldigung. Ich weiß es auch nicht mehr. Warum hast du das wieder aufgeworfen? Ich glaube, das Nue. Ja, das war jetzt ernst gemeint, oder was? Nee. Es ist die Nue. Aber in Wikipedia stand es doch anders, oder? War das nicht auch im... Ja, nee, im Con-Manga steht es anders. Ja, das so. Nue, ne? Ich bin selber ganz verwirrt. Entschuldigung, Olli, mach weiter. Alles gut. Nee, stimmt, ja, das Nue. Ja, aber was denn? Okay. Aber... Wir sind eigentlich, es ist nicht der Juwel. Ja, na gut. Ja. Alles klar, es ist das Juwel. Wenn ihr mehr über der, die das Nue erfahren wollt, hört einfach in einen anderen Podcast rein. Da gibt es bestimmt was. Ja, aber jetzt sind wir, wie gesagt, hier bei Episode 887 und 888. In dieser Box, wie gesagt, soll sich das Juwel Mondstein befinden. Und das Schwierige daran ist halt, diese Box zu öffnen, weil sie halt von diesem Fallenhersteller gemacht wurde, und wie man schon so einige Auftritte von ihm kennt. Er hat ja auch unter anderem den Eisernen Dachs gemacht und deswegen kann man auch diese Box nicht einfach aufschließen, sondern ja, es ist halt sehr trickreich und deswegen fordert Jirokichi Suzuki Kaito Kid heraus, wenn er es kann, diese Box zu öffnen und sich das Juwel ja, zu holen. Dazu begeben sie sich dann am nächsten Tag in die Bibliothek von den Suzukis. Die haben auch eine Bibliothek. Dort stellen sie diese Box aus und zwar der Öffentlichkeit zugänglich, stellen noch ein nettes Schild daneben. Jeder kann sie gerne versuchen, die Box zu öffnen, aber seien sie vorsichtig, es besteht Verletzungsgefahr und deswegen sieht man dann auch, wie sich eine lange Schlange daran tummelt und hört den ein oder anderen Schrei, weil nämlich, wie Kogoro es auch versucht hat, wenn man die Box öffnet, dann ja, kommt da so eine Nadel raus und die piekt einen dann und das ist unangenehm. Ja, dann gibt es aber noch einen Hinweis, den der Mann der Witwe hinterlassen hat und zwar hat er eine Anleitung hinterlassen, wie man die Box öffnet. Diese hat er in einem Buch versteckt, welches die Witwe nach eigener Aussage wohl niemals lesen würde und sie nennt daraufhin Mystery-Geschichten und Grusel- oder Geister- oder Monster-Geschichten und um dieses Buch zu finden, begeben sie sich dann in die Bibliothek, die quasi auch von der Witwe ja, übergeben wurde quasi. Da sind allerdings mal 10.000 Bücher drin und ja, um sozusagen das richtige Buch zu finden, besteht jetzt die Aufgabe darin, jedes einzelne Buch zu durchsuchen. Das kann natürlich ein bisschen länger dauern und deswegen haben wir hier auch ein paar mehr Charaktere, die mitsuchen. Und zwar haben wir nämlich am Anfang noch ein kurzer Rückblick, eine Szene gesehen mit Subaru Okiya, der bei Professor Agasa mal wieder reingeschneit hat, weil er mal wieder ein Currygericht vorbeigebracht hat. Oder ich glaube, nee, diesmal war es kein Currygericht, sondern Kartoffeln und irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr. Naja, jedenfalls sind sie da halt auf diesen Artikel aufmerksam geworden von Jirokichi und dann hatte Subaru noch gesagt, nee, Kaito Kid und Diebe interessieren mich nicht, deswegen geht er nicht mit dahin. Ja, später hat man dann aber in der Episode gesehen, wie Fotos von verschiedenen Charakteren gemacht wurden und ja, da auf einem ist auch Subaru Okiya zu sehen. Ja, und später ist er dann halt mit in der Bibliothek dabei und sagt halt, ja, nö, ich hab's mir doch anders überlegt, klingt doch spannend. Und ja, deshalb sind sie quasi alle dann dabei, das entsprechende Buch mit der Anleitung zu finden. Und ja, Kaito Kid sozusagen ist bisher noch nicht aufgetaucht, aber Conan hat halt ein Gefühl, dass quasi einer von den anwesenden Charakteren es sein könnte. Ja, in diesem spannenden, rätselhaften Moment lasse ich euch dann auch mal in der Bücherei stehen und ja, passend dazu könnt ihr den Newsartikel lesen, wie Bücher auch lesen. Ja, es ist eine Umsetzung der Manga-Fälle und ja, Kaito Kid ist mit dabei. Die Box zu öffnen ist, wie gesagt, sehr trickreich. Die Anleitung zu finden ist jetzt auch nicht so einfach in diesen ganzen 10.000 Büchern, wie man sozusagen hinter den Trick kommt, das ist dann aber halt doch, finde ich, recht interessant, auch wenn ich teilweise so beim Gucken der Episode fand, ja, die haben jetzt nicht alles haarklein erklärt, aber das hätte vielleicht auch den Rahmen gesprengt. Und aber auch die kleine Hauptgeschichte mit Okiya fand ich dann doch sehr interessant, warum er denn da quasi mit dabei war und wie er dann am Ende noch mit Kid konfrontiert wird. Das, fand ich dann sehr interessant und es fügte sich alles zu einem Puzzle zusammen. Es hat alles dann irgendwie zusammengepasst. Auch Jirokichi hat wieder sehr viel Einfallsreichtum da mit seiner Falle und seinem Käfig bewiesen. Und Kogoro hat wieder für die eine oder andere lustige Begebenheit dabei gesorgt. Und ja, ich fand, war ein guter Einstieg und ich vergebe hier 3 von 5 Holzboxen aus Holz. Ja. So machen wir es. Was macht ihr? Diese Kaito-Kid-Frage ist halt das Problem, dass sich Gosho da so in die Ecke geschrieben hat mit jeder Charakter, in jedem Fall wird ein neuer Charakter, der vorher noch nie von Kaito-Kid ausgenockt und verkleidet wurde, genommen. Deswegen waren ja gar nicht mehr so viele übrig. Sonoko hatten wir schon, Ran hatten wir schon, Kuro hatten wir schon. Da blieb ja eigentlich in dem Prinzip entweder nur noch Subaru oder Professor Agasa. Oder halt Aihaibara, ja, ja. Hi. Wie war das nochmal mit Kinderverkleiden? Ja, und deswegen war das dann so ein bisschen offensichtlich, vor allem, weil man ja bei Subaru Oki auch wusste, warum er da ist, wenn man aufpasst. Und dementsprechend, ja, vor allem diesmal fand ich, wie sich Kaito Kid verraten hat, auch sehr, sehr plump, ehrlich gesagt. Zumindest im Japanischen, wie man es im Deutschen dann umsetzen würde, naja, beziehungsweise wir haben es ja im Manga gesehen, also dann wird es halt einfach so ein bisschen beiseite geschoben, wie das halt so ist. Ja. Ich fand eigentlich, das Ding ist, ich fand den Fall sehr gut, aber eigentlich wegen allem, was nicht mit Kids zu tun hat, nämlich wegen mit der Liebesgeschichte zwischen zwischen der Ehefrau und ihrem verstorbenen Mann, weil ich das doch eigentlich sehr süß fand, wie das Ganze so aufgebaut ist und wie man die Flashbacks sieht zwischen den beiden immer an verschiedenen Punkten und so. Und ja, Kid war halt auch irgendwie mit dabei und ja, gestört hat er nicht, aber toll war er auch nicht. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Folge oder den nächsten zwei Folgen. Ein paar Folgen haben wir noch, 889 und 890, der Fall der neuen stellvertretenden Klassenlehrerin und des Skeletts. Und ich gebe wieder zurück an Johannes. Genau, hier geht der Fall quasi, naja, sagen wir am nächsten Tag weiter, den wir eben hatten, den Kaito-Kid-Fall, denn die Detective Boys sind quasi außer sich, als sie erfahren, wen sich denn Kaito-Kid verkleidet hat, und sind dann erstmal enttäuscht und sagen, ach, Kaito-Kid soll sich auch mal als mich verkleiden, und dann sagen sie natürlich, Genta hat da wieder seinen Glanzmoment, weil Kaito-Kid hat sich ja schon als Genta verkleidet. Aber gut, wir kommen dann direkt weiter in der Grundschule bei der Vorstellung der neuen stellvertretenden Klassenlehrerin Rumi Wakasa, die auf den ersten Blick zumindest sehr tollpatschig erscheint. Und ja, genau, und dann hatte Frau Wakasa den Vorschlag gemacht, beziehungsweise hat sich an die Detective Boys gewandt in ihrer Mittagspause oder Freistunde und wollte Kalk holen aus dem alten Schuppen, hat sich da aber irgendwie nicht getraut, hat gemeint, das ist irgendwie ziemlich komisch, kommt doch mal da bitte mit. Und das machen die Detective Boys dann auch, und sie gehen alle zusammen da an die Tür dieses Schuppens, und als Conan ihn anfasst, hat er da eine kleine Erinnerung, er hört irgendwie eine Stimme, die er schon mal gehört hatte, denken sich nichts dabei, sie gehen zusammen in diesen Schuppen und durchsuchen ihn nach diesem Kalk, und auf der Suche danach finden sie in diesem Keller des Schuppens das Skelett, und ja, das muss da schon eine ganze Weile liegen, und der Skelett hält zusätzlich in der Hand eine, ja, wie nennt man das, Spruchbanderole, also so ein Zettelchen, ganz dünner, der ziemlich lang ist, mit lauter Schriftzeichen drauf, und als Conan den in der Hand hält, fällt ihm wieder ein, dass er diesen Zettel schon mal irgendwo gesehen hatte, und zwar als er selbst noch als Shinichi an der Grundschule war, hat Hiran ihm Bescheid gesagt, dass dort dieser Zettel ist, und er erinnert sich auch, dass wer gesagt hatte, dass er diese Tür nicht anfassen soll und den Zettel. Die Polizei kommt vorbei, nehmen das Skelett mit, gehen aber von einem Unfall aus, dass derjenige die Treppe runtergestürzt ist, und der Schulleiter erklärt dabei, dass es sich auch um eine Räuberbande gehandelt haben könnte, die dort ihr Unwesen getrieben hatte, die damals bei einem Raub von 10 Jahren auf dem Schulgelände einige verdächtige Personen gesichtet worden sein könnten, und dass das damit im Zusammenhang steht. Und ob das im Zusammenhang steht, das versuchen die Detective Boys gemeinsam rauszukriegen, indem sie diese Spruchbanderole nehmen und versuchen zu entschlüsseln. Und ob Frau Wakasa ihnen dabei eine Hilfe ist oder nicht, das könnt ihr selbst euch anschauen. Ich muss sagen, um zur Bewertung zu kommen, der Fall hat so für den deutschen Leser eher so eine Schwäche, weil es halt viel mit Schriftzeichen, weil es ein Schriftzeichenrätsel ist und viel mit Schriftzeichen zu tun hat. Und natürlich der deutsche oder der internationale Leser, der da nicht mit klarkommt, der das nicht kann, der hat hier wenig Freude an der Aufklärung des Rätsels, kann sich das natürlich herleiten, aber hat da halt nicht so viel Freude dran. Aber interessant ist der Fall halt wegen dem neuen Charakter, wegen der neuen stellvertretenden Lehrerin, die auftritt, die hier einige Momente hat, die muss ich sagen, wo ich sagen muss, die sind im Anime ziemlich gut umgesetzt worden. Sehr Stil, ja, wie sagt man, stilecht umgesetzt worden. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und trotzdem ist der Fall auch durch diese, ja, ich sag mal, langatmige Auflösung eher auch nur Durchschnitt. Obwohl hier halt auch der neue Charakter das Ganze nach oben zieht. Aber ich würde trotzdem nur 3 von 5, weiß nicht, Kalksteinen, Kalksäcke vergeben. Ich fand, wie sie den Charakter in Szene gesetzt haben, ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, weil das ist ja eigentlich im Manga auch schon so gewesen, dass der Charakter tendenziell eher unscheinbar wirkt, auch wenn es schon so ein oder zwei Blicke gibt, die mal so ein bisschen. Am Ende ist ja eben der Twist, dass Rumi dann ein zwielichtiger Charakter ist und dass man diesen Twist quasi vorwegnimmt, indem man ihr vorher irgendwelche Szenen gibt, die so im Manga nicht drin war, wo sie halt super verdächtig ist, wie sie halt fies grinst, wenn sie das Klassenzimmer verlässt und mysteriös durch den Korridor geht und so. Weiß ich nicht, warum man das dann gemacht hat. Um dann am Ende, dass man von vornherein weiß, oh, die ist mega zwielichtig. Und am Ende, ja gut, dass sie jetzt mega zwielichtig ist, wussten wir ja jetzt schon. Weil da habt ihr ja vor diese ganzen anderen Szenen gehabt. Aber ich fand, Was im das Manga. hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Das hat irgendwie dann das Interesse an dem Charakter gesteigert. Das hat für mich halt, also im Manga ist es halt der Bam-Moment am Ende, dass man so denkt, Alter, die ist tollpatschig, irgendwie ist ja ist scheinbar ein neuer Charakter, der nichts mit dem Fall zu tun hat, das konnte man schon so erahnen, aber dass sie halt so offen zwielichtig ist und wirklich halt offen böse, dass man das jetzt irgendwie vorweggenommen hat in der ersten Episode mit irgendwelchen solchen Szenen, vollkommen unnötigerweise, wie ich finde, fand ich schon irgendwie nicht toll. Also, es hat dem nichts hinzugefügt. Und es hat eher was weggenommen. Ach, darf ich noch fragen, wie ihr die Synchronsprecherin fandet? Sie ist anders. Also, Go Shorten natürlich mal wieder super. Also, die Wahl der Synchronsprecher ist natürlich mal wieder bedeutsam, aber. Also, wisst ihr, wer das ist? Oder? Erzähl's uns gerne, ja. Ach so, das ist Fumi Hirano. Das ist die Synchronsprecherin von Lum Invader aus Urusei Yatsura. Rumiko Takahashis Manga-Serie, die ja auch in Band 96 auch darauf angespielt wurde, halt mit Lum Invader und Rum Lum, ne? Da hat Haibara diese Verwechslung gehabt, wenn ihr euch erinnert. Ja. Darlingu. Und halt, Lum Invader ist ja in Japan so eine popkulturelle Ikone und die Synchronsprecherin von Rumi ist halt die Synchronsprecherin von Lum Invader. Und ist das Zufall, dass Lum den Charakter Rumi spricht, der nach Rumiko Takahashi, der Autorin von Lum, benannt wurde. Also es hat Gushowaren Rumi ist halt nach Rumiko Takahashi benannt worden. Der Mangaka von Ranma ½, Inuyasha, Urusei Yatsura und so weiter. Und dann ist jetzt auch noch Lum Invader und da ist ja auch noch ein Rum-Verdächtige und eine Lum-Rum-Verwechslung hatten wir vorher auch schon. Es ist alles mega clever, nicht wahr, mit den Synchronsprechern. Da gibt sich ja Gosho die größte Mühe. Ja, ich fand sie okay. Ich finde, sie liefert irgendwie so ein bisschen eine andere Leistung ab als die anderen Synchronsprecher, wenn das irgendwie Sinn macht. Das Also. habe ich mir auch gedacht. Ja, irgendwie so, ich weiß nicht, passt zu dem Charakter, um ihn unscheinbar wirken zu lassen. Aber dann in so diesen, weiß nicht, Endmomenten und so, wo sie dann mal aufgedreht hat, da habe ich mir dann gedacht, ja, da hätte man auch mehr Power reinlegen können. Weiß ich nicht, so ging es mir zumindest. Ja, dazu noch ein kleines Detail übrigens, was jetzt im japanischen Fandom groß ist. Denn in diesem, wo Lum Invader die weibliche Hauptrolle spielt, gibt es natürlich auch einen männlichen Protagonisten, der dann irgendwie so ein bisschen Comedy-Beziehungskram mit der Lum Invader hat. Und der Synchronsprecher davon ist der Synchronsprecher von Inspektor Yamamura. Das heißt, wenn diese beiden Charaktere mal aufeinandertreffen, gibt es wieder viel Synchronsprecherspaß. Zweitens, Und jetzt mal was Wichtiges. In der zweiten Episode, falls einem das aufgefallen ist, ist der Animationsstil, hat sich so ein bisschen auffälligerweise geändert. Gerade was die Gesichter angeht und den Zeichenstil, was auch daran liegt, dass für die zweite Episode tatsächlich ein sehr alter Detective Conan Animationsdirektor wieder zur Serie zurückgekommen ist. Atsushi Aono ist nämlich wieder da. Der Name sagt einem vielleicht nichts, aber er war als Animationsdirektor an so Folgen beteiligt wie Der Zorn der Berggöttin, Das Geheimnis des alten Schlosses, Mörderischer Valentinstag, Dunkel war's, der Einführung von Areide und noch viele andere Episoden so aus dieser Zeit rum, in diesem Zeitraum, den ich ja persönlich als so besten Zeichenstil von Conan empfand, so in dieser Ära. Und der ist jetzt wieder da, nach plötzlich, ich glaube zuletzt war irgendwann mal in den 400er hatte man zuletzt eine Episode directed als Animationsdirektor und jetzt ist er wieder da für die zweite Episode. Ich finde, man hat das richtig stark gemerkt, wie sein Stil da durchgeschlagen hat. Gerade was die Gesichter angeht mit. Es wirkt einfach sehr viel süßer und viel so anders irgendwie. Wenn man sich die zwei Screenshots von Conan alleine vergleicht aus den Episoden, das ist schon ein starker Unterschied. Das fand ich bemerkenswert. Ja, dann würde ich mich in der Bewertung Johannes anschließen und vergebe auch 3 von 5 Schulplänen. Ja, den Kritikpunkt hat er ja schon angesprochen mit dem Rätsel der japanischen Sprache. Von daher, das war jetzt halt nicht so nachvollziehbar. Dafür haben mir halt die Momente sozusagen, die so ein bisschen Comedy-mäßiger waren, halt sehr gefallen. Auch so die Rumi dann so, wo sie so richtig ängstlich so, ja, und ich will da eigentlich überhaupt nicht hingehen und weil sie Angst haben. Ja, genau, alles klar. Gut, wir kommen einfach mal mit. Aber die beste Szene fand ich eindeutig, muss ich kurz erzählen, als Conan da diesen Stift da gefunden hat mit dem Spruchband, den drum gewickelt hat und diese drei Beispielsätze da vorgelesen hat mit. Und als Beispiel könnte das dann sein. Und Genta hatte heute zum Mittag Aal oder so. Und er rennt gegen die Wand. Woher wusste das Skelett das? Oh mein Gott. Das fand ich war die Ja. beste Szene im ganzen Anime. Ja, und auch sonst hat mir sehr gut gefallen, quasi die Verknüpfung von dem Fall von damals zur damals mit kleinen Shinichi und kleinen Ran. Fand ich sehr schön, dass wir das auch nochmal gesehen haben. Ich mag ja die kleinen Szenen von den beiden immer so zwischendurch. Gut, dann sind wir auch durch mit den Anime-Episoden und schauen noch mal, welche Episoden uns denn in diesem Monat erwarten. Und die Übersicht hat wie gewohnt Lasse für uns. Genau. Zwei Episoden sind die Mystery Tour, die ja wie immer kommt, jetzt im Februar. Es geht nach Yamaguchi, in die Stadt Hagi. Dann wird Episode 94, ein Bankräuber im Krankenhaus, diese Manga-Umsetzung von einem Kapitel als Remaster gezeigt und gegen Ende noch ein einteiliger Filler, das Rätsel des berühmten Restaurants. Und ich würde mal sagen, wir können schön viele Filler einstellen, denn wir sind relativ nah inzwischen am Manga dran und Gush Aoyama ist immer noch in der Pause, deswegen ja, sehr viele Filler erwarten uns. Apropos Gush Aoyama und Pause, im Dezember, wir hatten das schon ein bisschen im Jahresrückblicks-Podcast angesprochen, aber falls ihr den nicht gehört habt, ich will noch mal eine kurze Zusammenfassung, was im Dezember unter anderem im Manga passiert ist. Nämlich wir hatten Kapitel 1008, wo die Identität des Bosses der schwarzen Organisation enthüllt wurde. Und gleichzeitig eben mit dieser Enthüllung vom Boss der schwarzen Organisation gab es dann auch ein spezielles Interview mit Gosho Aoyama, wo er noch mal so ein bisschen viel darüber redet, wie jetzt diese Entscheidung gekommen ist, warum er es jetzt macht, dass er es für angemessen findet. Er geht noch so ein paar Theorien ein, die die Fans hatten und sagt, wie blöd die Fans eigentlich sind, dass sie solche Theorien hatten teilweise. Und das Bemerkenswerteste fast an diesem Interview ist eigentlich, dass er diese alte Theorie, diese alte Interview-Aussage, die es angeblich von ihm gibt, dass der Name des Bosses dass der Name, der richtige Name der schwarzen Organisation, den Namen des Bosses verraten würde. Das hat ihn nämlich der Interviewer gefragt, ob das denn, das hat er mal gelesen, dass Gusho das mal gesagt hätte. Und Gusho sagte, ach ja, habe ich das gesagt? Gibt es dafür eine Quelle? Nee. Und dann sagt Gusho, ja, nee, ich glaube, das habe ich so nicht gesagt, weil das ist nämlich nicht so. Ja. Und ansonsten viel viel über die Umstände und die Arbeitsprozesse auch und eben, dass es irgendwann dann sicherlich weitergeht, denn Gosho Aoyama befindet sich in der Pause. Er hat mit diesem Kapitel auch seine, wegen Krankheit, eine längere Pause angekündigt, auf unbestimmte Zeit. Und Stand heute haben wir auch keine Informationen dazu, wann es irgendwann weitergehen könnte. Gosho Aoyama war am 3. Januar in Tottori, seiner Heimat, war da am Let's Talk Day mit den Events. Man hat auf Social Media einige Bilder und Videos gesehen von Fans, die ja irgendwie halt mit ihm interagiert haben und so. Und er sah gesund aus, ganz jovial und freudig dabei, mit den Fans so ein bisschen zu interagieren und alles. Also es ist jetzt scheinbar keine Krankheit, die ihn ans Bett fesselt oder die ihn wirklich irgendwie total auslaugt. Zumindest, was man von diesen Bildern sehen kann. Also hoffentlich ist er gesund und muss sich einfach nur jetzt noch weiter erholen und einen neuen Arbeitsplan erstellen. Aber nichts Genaues weiß man leider nicht in der Hinsicht. Deswegen sind wir mit dieser Boss-Enthüllung so ein bisschen auf uns alleine gestellt und schwimmen jetzt hier und warten darauf, wann irgendwann mal ein Lebenszeichen vom Manga in Japan zu sehen ist. Abwarten und Tee trinken, ne? Ja. Ich hoffe, dass wir im nächsten News-Podcast zumindest über die Ankündigung sprechen, wann es weitergeht. Weil dann sind wir schon bald bei 3 Monaten nämlich und ich merke, dass ich bin ein bisschen auf Entzug, ehrlich gesagt. Für mich wird es langsam schon zu viel. Auch wenn man ja meint, dass wir als Conan-Fans das Warten gewöhnt sind, aber so lange Pausen bin ich da noch nicht gewöhnt. Ich brauche meinen Stoffkurs her damit. Vielleicht wird es gesund. Fandet ihr denn, dass die Enthüllung jetzt recht schnell kam? Ich meine, das hatte ich so mal gehört, dass einige jetzt gesagt haben, ja, irgendwie kam das von jetzt auf gleich so total überraschend und schnell, dass man vermutet, ja, er geht jetzt schnell zum Ende des Mangas über. Ja, es wirkt ein bisschen schnell. Also damals, als wir so die Spoiler-Notizen bekommen haben aus Japan, also so ein bisschen, es kommen ja immer vor, bevor auch da vor dem offiziellen Release kommen ja immer die Leaks von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche Buchhandel-Mitarbeiter bestechen, die frühen Ausgaben dann irgendwie zu leaken und so. Und dann kamen die ersten Meldungen hier irgendwie, erst was mit Maria-Zeug, was ja in diesem Fall auch noch passiert ist, und Maria Higashio. Dann kam die Notiz mit dem mit der Krankheit, dass es eben jetzt auf Pause geht, und dann war alles so. Oh. Dann kam erstmal die Erwähnung von Karasuma. Und da haben alle gedacht, boah, was geht denn jetzt ab? Und cool. Und dann kam aber die Enthüllung, Karasuma wird in diesem Kapitel als Boss enthüllt, wo alle gesagt haben, oh Moment, das ist aber nicht gut, dass er das jetzt so früh macht. Aber dann sagt Gush im Interview, da gibt's noch viel zu erzählen und der Manga wird noch lange weitergehen und so. Ja. Und das jetzt irgendwie, es kommt ein bisschen aus dem Nichts und man macht sich ja schon irgendwie Sorgen, aber ich hoffe mal, dass sobald, wir müssen halt wirklich sehen, wie es jetzt weitergeht im nächsten Kapitel. Wenn jetzt das nächste Kapitel gleich weitergeht mit Yusaku und Conan und dann irgendwie noch Akai, die dann Pläne schmieden. Ja, dann wird's kritisch. Dann denkt man sich, das so, möchte ich nicht. Wir bewegen uns schon ziemlich schnell. Oder wenn irgendwie ein Fall mit Ran und Kogoro kommt oder ein Detective Boy Fall. Detective Boys, der muss jetzt kommen. Ja, die würden ja jetzt die Handlung dann auch strecken quasi, weil wie gesagt, wenn wir jetzt mit Yusaku und so weitermachen, dann können ja dann nicht mal eben so, oh ja, heute machen die Detective Boys einen Ausflug. Und Conan ist mit dabei. Warum nicht? Ja, weil das so, weiß ich nicht, ich finde das so, ja, sie planen jetzt was und dann ist Conan da mit drin involviert und dann am nächsten Tag soll er auf einen Schulausflug gehen. Weiß ich nicht. Naja, das Ding ist ja, wir haben jetzt den angeblichen Namen des Bosses. Und damit fangen wir jetzt was an? Mit diesem Typen, der seit 40 Jahren angeblich tot ist und der zu Lebzeiten schon ein Phantom war und von dem man nichts weiß? Es muss ja wahrscheinlich alles über Rum gehen und diese Frage, das muss ja Asaka, das muss ja alles irgendwie aufgeklärt werden, bis es da irgendwie weitergeht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie es direkt im Anschluss mit dem Boss weitergehen könnte, aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht ist es auch wie damals, als die Telefonnummer genannt wurde. Und hieß es, yo, wir haben jetzt hier die Telefonnummer vom Boss, ja, aber die fassen wir nicht an. Nee, aber ich meine, was willst du denn auch mit der Telefonnummer anfangen? Anrufen. Ja. Ja, genau. Okay, dann bist du tot. Gut gemacht. Ja, ja, ich verstehe schon, ich weiß, also was gemeint ist. Mit der Telefonnummer kann man nichts anfangen. Vor allem, weil das FBI die Telefonnummer ja auch schon seit 2 Jahren oder so hat. Und die haben damit auch nichts angefangen. Und die CIA hat die Telefonnummer auch seit etlichen Jahren und haben damit nichts angefangen. Also weiß ich jetzt nicht, was Conan da machen soll. Und genauso wie ist es mit dem Namen, angeblich der Namen des Boss. Ich meine, die Schlussfolgerung von Yusaku ist ja nicht mal so wirklich, dass er jetzt der Boss ist. Es wird ja innerhalb des Kapitels nie gesagt, dass das die Schlussfolgerung ist. Nee, Das wird nur in Notizen und von Kushner später im Interview so gesagt. Aber innerhalb der Story steht das noch gar nicht fest, scheinbar. Ich war auch sehr überrascht, quasi, dass das, ja, was man dachte, was richtig ist, dass es plötzlich widerlegt wurde und gesagt wurde, ja, nee, das heißt was ganz anderes. Das wäre jetzt natürlich auch schlimm, wenn Gusche das so in dem Interview sagt und die das so offiziell sagen, um die Fans bei der Stange zu halten. Aber die Charaktere innerhalb der Story kommen noch nicht drauf, sondern überlegen erstmal noch ein bisschen, was das jetzt genau bedeutet. Und wir Leser denken uns schon so, ja, aber gut, das hat uns der Autor doch schon verraten. Warum sind die Charaktere noch nicht so weit? Ich hoffe, der nächste Fall nimmt Pacing, nimmt Geschwindigkeit raus aus der Geschichte. Ich auch. Das hoffen, glaube ich, alle. Außer die, die das Ende wollen. Ja, gut. Ja, na, es gibt ja Leute, die sagen, das Con hätte vor 5 Jahren schon enden sollen, weil das langweilig ist inzwischen. Ja, oh Gott. Lassen wir uns nicht darauf ein. Ja, das sind bestimmt keine Fans. Olli ist Ich der wahre hoffe, Fan. dass Gosho bald wieder ordentlich gesund ist Ja, und das ist ist vor erstmal das allem Wichtigste. sein Arbeitsplan. Er sagt, er muss den vielleicht ein bisschen überarbeiten. Ich hoffe, das kriegt er irgendwie einigermaßen hin. Hör gefälligst auf, an den scheiß Filmen mitzuarbeiten. Denn die extra Arbeitszeit kannst du auch wirklich in den Manga stecken. Der ist wichtiger als die Filme. Und hoffentlich geht es bald weiter mit dem Manga. Amen. Ja, gut. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Da möchte ich mich auch an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, der erste News-Podcast in diesem Jahr hat euch sehr gut gefallen. Ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr kennt ja das ganze Spielchen. conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews, youtube.com/conninnews, instagram.com/conninnews, überall einfach conninnews. Wir sind auch auf iTunes zu finden. Da könnt ihr auch als Conan News finden, aber auch als Conan Cast. Da könnt ihr uns auch gratis abonnieren, um keinen weiteren Podcast mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis demnächst. Tschüss, macht's gut.